Bitte schön. Verstanden. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Dr. Kessler ist mein Name. Ja, bitte. Ich bin momentan auf dieser Station für diensthabender Arzt. Ich bin wieder mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Okay. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Tom Müller. Tom Müller. Ja. Könnten Sie bitte Ihren Nachname und Vorname buchstabieren? Vorname ist Tom Theodor Otto Martha. Martha, gut. Nachname ist Müller M. Doppel Martha Ü. LLER. L. Gut. Herr Müller, bevor Sie mir Ihre Beschwerde erzählen, möchte ich ein paar Fragen stellen Ja. für Ihre allgemeine Daten, persönliche Daten. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 Meter groß. 70 groß. Wie schwer sind Sie? 85 Kilo. Und wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. 40. Ja. Genau, wann sind Sie geboren? Am 2.2.1982. 2. 82. Gut. Was kann ich für Sie tun? Was Beschwerden haben Sie im Moment? Und Was zwar für Beschwerden folgendes. haben Sie im Moment? Ich habe seit einer Woche Rückenschmerzen. Meine Lendenwirbelsäule tut mir weh. Und das zieht in mein rechtes Bein hinein. Rechte Bein? Ja, das ist so ein Hinein. Aus in meinem Bein. So das hineinziehen. Schon haben Sie einen Unfall gehabt oder ein gewöhnliches haben Sie bewegt? Oh, nee, ich bin morgens aufgestanden und wollte, wo ich auf die Arbeit gehen wollte, wollte ich meine Schuhe anziehen. Ich habe mich gebückt und das war so ein einschießender Schmerz, wie so ein Messerstich. Messerstich. Und das seitdem tut mir mein Rücken weh und dieser Schmerz strahlt in mein Bein aus. Dieser Schmerz strahlt im direkten Bein aus, oder? Ja. Und können Sie bitte, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Wobei zum Beispiel nur keine Schmerzen und 10 unverträgliche Schmerzen entspricht. Würden Sie diese Schmerzen einschätzen? Ja, ich würde sagen 7 7 von 10. von 10, ja. Sind diese Schmerzen dauerhaft oder ab und zu kommt? Nee, es ist die ganze Zeit. Mehr oder weniger. Gibt es etwas, diese Schmerzen hindert oder Wie bitte? verstärkt? Gibt es etwas, diese Schmerzen hindert oder verstärken? Verstärken. Ja, die meisten Schmerzen habe ich, wenn ich verstärken würde, es, wenn ich etwas hochheben möchte. Oder wenn ich vom Sitzen aufstehen möchte oder vom Liegen mich aufsetzen möchte. Sitzen und auflegen. Vom Sitzen aufstehen. Oder ich habe auch Schmerzen vom Liegen, wenn ich vom Liegen mich aufstehen möchte, wenn ich aufstehen möchte. Ja. So. Sind Sie schon aufgefallen, dass sie ein gewöhnliches Gefühl, wie eine Missempfindung oder Taubheitgefühl habe. Nein, Missempfindung oder Taubheitsgefühl habe ich nicht, ist mir nicht aufgefallen in der einer Woche. Sieht man Ihnen im rechten Bein eine Kraftverlust aufgefallen? Eine Kraftverlust ist auch nicht aufgefallen, nein. Ich habe nur starke Schmerzen und deswegen kann ich nicht aufstehen. Also ich habe keine Lähmung oder so. Kraftverlust habe ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Nehmen Sie dagegen Ihre Schmerzen irgendwelche Medikamente ein? Ja, zu Hause habe ich Ibuprofen. Wenn ich Schmerzen habe, nehme ich die ein und die helfen mir. Die lindern meine Schmerzen. Wie viel Dosierung? Die Dosierung, ja, das. Ich nehme das bei Bedarf ein und das ist so ein 800 Milligramm, Ibuprofen 800 Milligramm. 800 Milligramm bei Bedarf. Ja, bei Bedarf, aber ich nehme die schon dreimal am Tag schon ein. Dreimal. Die letzten Tage, ja. Also ich brauche das, sonst das tut mir zu stark weh. Gibt es noch etwas für diese Schmerzen, zum Beispiel eine heiße Wasser oder heiße Kissen Anwendung? Habe ich noch gemacht. Weiß ich nicht, ob das gut tun würde oder nicht. Herr Müller, sind Sie schon einmal, wurden Sie operiert wurden? Wurde ich einmal operiert? Nein, ich wurde nicht operiert bis jetzt. Ah, doch, wegen Blinddarm wurde ich mal operiert, wo ich klein war. So, zum Beispiel, ich habe eine Frage, allgemeine Situation. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich nicht. Oder leiden Sie unter Kopfschmerzen? Kopfschmerzen habe ich auch nicht. Schweißausbrüche? Auch nicht. Leiden Sie Atemnot oder Husten? Nein. Dann haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, habe ich nicht. Herr Müller, bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen oder zum Beispiel wesentliche, zum Beispiel eine Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck oder ähnliches? Bekannt? Nee, ist nicht bekannt bei mir. Sind Sie vollgeimpft? Geimpft? Ja, ich hatte alle Impfungen gemacht, auch die Corona-Impfung. Vor einem Monat hatte ich die Booster-Impfung gemacht. Durchführen lassen. Rauchen Sie? Ja, ich rauche so eine Packung am Tag. Ist zwar langsam teuer jetzt, aber ich kann noch nicht aufhören. Habe versucht mehrmals. Seit wann rauchen Sie? Ich würde mal sagen, so 15 Jahre. 15 Jahre. Das war nicht gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, so ist nicht wirklich. Ein Glas Wein abends zum Essen trinke, gönne ich mir schon. Jeden Tag oder Meistens, ja, so oder Business. anlässen? Vielleicht meistens. Meistens. Ja. Herr Müller, doch eine Frage für Ihre Familie stellen. Hat jemand in Ihrer Familie auch wesentliche Erkrankung oder eine erbbare Krankheiten, zum Was meinen Sie mit der Beispiel Familie? Ihre Eltern und Ihre Oma, Opa Also, und Oma, Opa, weiß ich nicht. Und mein Vater, der hat eine Bluthochdruckerkrankung und hat eine Zuckererkrankung. Und meine Mutter, die ist übergewichtig und hat nimmt auch Medikamente wegen Schilddrüse. Wie die Medikamente heißen, weiß ich nicht. Wie alt Ihre Eltern? Meine Eltern, ja, mein Vater ist 75 Jahre alt und meine Mutter ist 69 Jahre alt. Danke. Gibt es noch eine Ihre Schwester oder Geschwister, Ihre Tante? ja, ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Ja, der ist gesund. Wie ist er vom Beruf, Herr Müller? Wer? Ich? Ich bin Programmierer, IT-Programmierer, also ich arbeite in der IT-Branche. Ich bin Programmierer. Wie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Was ist Kinder? Ich habe zwei Kinder. Sind Sie gesund? Jawohl. Herr Müller, ich möchte auf Ihre Beschwerden zurückkommen. Und können Sie mit dem rechten Bein oder zum Beispiel oder normale Laufen, beim normalen Laufen, fühlen Sie sich eine Schmerzen oder eine ungewöhnliches Gefühl? Nee, das ist so ein Dauerschmerz. Also wenn ich laufe, ist es nicht irgendwie schlimmer oder nicht schlimmer. Also es ist irgendwie dauernd da. Es nervt. Brauchen Sie eine Unfähigkeiten für die Arbeit? Unfähigkeitsbescheinigung, meinen Sie, ja? Bescheinigung? Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wäre gut, ja, weil so kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht lange sitzen, ich kann nicht. Irgendwas muss gemacht werden, Herr Doktor. Ich habe Schmerzen. Ich weiß noch nicht mal, was ich habe. Was denken Sie denn, Herr Doktor? Können Sie ein bisschen aushalten? Ich Ja. muss Mache ich doch Sache seit einer Woche. Kein Problem. Ich Ja. kann eine Analgesika-Spritze oder Analgesika-Tabletten geben. Gerne. Gibt es noch irgendwelche sonstige Beschwerden, Herr Müller? Sonst Beschwerden? Nein. Außer meine Rückenschmerzen bin ich glücklich. Gerade mit dem Anamnese fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen? Nein. Ja, Fragen ist, wie geht's weiter? Was passiert jetzt mit mir? Was werden Sie jetzt machen? Erstmal werde ich Ihnen eine körperliche Untersuchung. Natürlich, nachdem eine Schmerzmedikamente geben. Und ich werde eine routinemäßig erstmal Blut abnehmen, Blutwerte und eine ihre Gerinnungsparameter kontrollieren. Dann ihre Leber- und Nierenwerte bestimmen. Dann natürlich auch auf den Rücken drei Röntgenuntersuchung, dann gegebenenfalls eine Kernspintomographie durchführen. Sind die gefährlich, die Untersuchungen, die Sie machen wollen? Nein, diese Untersuchung ist eine moderne Untersuchung. Mit dieser Untersuchung können wir eine ihre Sprechgewebe und ihre Knochen ganz genau gut darstellen. Und diese Verfahren durch Magnetfeld eine Bildgebende Verfahren für uns erstellen. Und auch bildlich können wir, was Ihnen fällt. Habe ich nicht verstanden, das Letzte. Ganz, ganz gut und schmerzhaft und aber ein bisschen Sie liegen auf eine Liege können Sie etwas sehen oder 20 Minuten dauert Rücken legen müssen. Und das war ein bisschen schmerzhaft sein. Vor der Untersuchung wahrscheinlich können wir Ihnen eine Beruhigungsmittel oder Schmerzmittel geben. Okay. Naja, dann gucken wir mal, dass es alles hilft. Hoffentlich finden Sie was, was ich habe. Haben Sie etwa gegen bestimmte Lebensmittel oder Medikament Allergie? Nicht, dass ich wüsste, kenne ich nicht. Ich nehme ja nicht so viele Medikamente eigentlich. Auf Kontrastmittel? Allergie? Habe ich nie gehabt, kenne ich nicht. Das war sehr gut. Unbekannt. Und wenn Sie nicht aufstehen oder von sitzen nicht, können Sie nicht aufstehen. So, deswegen müssen wir Ihnen im Krankenhaus aufnehmen. Sind Sie damit natürlich? Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache, Sie helfen mir, Herr Doktor. Gut. Okay. Okay. In eine unseren persönliche zuständige Person mit Ihnen begleiten und gehen Sie sofort auf die Station. Okay. Auf ihn. Soll ich mit jemandem? Okay, gut. Alles klar, danke. Sind fertig für die Anamnese? Ja. Gibt es noch irgendwelche ergänzende Sachen in der Gruppe? Fragen? Okay. Alle sind ruhig. Das ist auch eine Antwort. Gut, soll Können Sie dann. etwas hinzufügen? Nee, Als Oberarzt? als Oberarzt machen wir, werden wir das Gespräch führen. Also, wenn Sie eine Vorstellung machen, Oberarztvorstellung, dann können wir danach reden. Eigentlich ist alles okay, relativ okay. Ein bisschen nicht sortiert, sozusagen. Der Orthopäde mag es gerne, dass immer ziemlich alles sortiert ist. Das heißt, die spezielle Anamnese, alles in der speziellen Anamnese gefragt wird und danach auf die allgemeine Anamnese oder Vorgeschichte und Sozialanamnese. Sie haben so ein bisschen leicht durcheinander gefragt. Das heißt, Sie haben allgemeine spezielle Anamnese gefragt, dann haben Sie allgemeine Anamnese gefragt, später sind Sie wieder zurückgegangen. Ich würde eine Struktur reinbauen, sozusagen. Als Gedankenstütze sage ich sehr oft, ich wiederhole nochmal, den Schmerzcharakter, ob der zieht, wohin er zieht. Sie haben schon gefragt, wo die Parese, haben Sie eine Parese oder nicht, also Gefühlsstörung. Fragt man meistens nicht, aber man kann auch fragen, gibt es da Temperaturunterschied zwischen den rechten und den linken Beinen? Haben Sie da was bemerkt, um ein PVK auszuschließen zum Beispiel? Oder also Temperaturunterschied. Das hat vielleicht gefehlt, aber ich weiß nicht, ob die in der Prüfung Sie so detailliert fragen. Da gibt es den Begriff periphere Durchblutung, motorische Sensibilität ist intakt. Ich wiederhole das jedes Mal, dass ihr das einbrennt, sozusagen, dass ihr in der Prüfung nicht mehr viel denkt. Ich habe das Gefühl, Sie sind gut, aber in dem Moment, wenn so andere Fragen kommen, dann wird Ihre Grammatik und die Sprache so ein bisschen falsch, würde ich sagen. Also, das ist eine leichte Fehler. Einmal orada bir karışma oluyor gramerde, Galatasaray. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Kosa. Erzählen Sie mal. Schönen Tag, Frau Herbst. Haben Sie Zeit für mich? Ja, deswegen bin ich gekommen. Bitte schön, was haben Sie? Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten in der Notaufnahme Vorstellt, die, ja. ja, ich möchte sogenannte Patienten vorstellen. Ja. Tom Güller, 40-jähriger Patient, 1,70 Meter groß, 85 Kilogramm schwer und verheiratet. Er hat zwei Kinder, Kinder, und sie ist eine Programmiererin von Beruf. Er, haben Sie, Tom haben Sie gesagt, oder? Ja, er. Er ist Programmierer von Beruf und seit einer Woche er kam zu uns mit vor einer Woche plötzliche aufgetretene Schmerzen. Stechende Schmerzen oder bilisartige Schmerzen mit in die Fuß ausstrahlen und außerdem berichtet der Patient, dass diese Schmerzen dauerhaft sein und auch außerdem klagt über eine eingeschränkte Bewegung. Patient erwähnte, dass er nicht mehr von Sitzen aufstehen oder von Liegen auf nicht mehr aufstehen. So eingeschränkte Beweglichkeit habe. Und auf Nachfrage wurde bei der Patientin eine Kraftlosigkeit, sogenannte Bein- und Missempfindlichkeit, der Druckgefühl wurde verneint. Patientin erzählte nur eine schmerzhafte Beweglichkeit zu haben. Und aus weiteren fügt er hinzu, eine so Arbeit nicht fahren könnte. Und Also Vorerkrankungen, Wie stark sind diese Schmerzen? Hat er was gesagt? auf einer Schmerzskala, Schmerzintensität liegt bei 7 von 10. Von 10. Okay. Und an Vorerkrankungen und Voroperationen wurden verneint. Er ist ein Raucher. Hat er Schmerzmittel eingenommen oder hat er dafür was getan? Dagegen, er nimmt dagegen eine Schmerzmittel, Ibuprofen, Ah. 800 dreimal Und einmal am Tag. am Tag ein. Und mit diesem Medikament, sogenannte Schmerzen, auch Linderung oder Abgeklungen Die Schmerzen seien kann abgeklungen, okay, oder gelindert. gelindert. Und trinke regelmäßig ein Glas Weinkonsum. Und in der Familienanamnese erwarb bei Vater Leiden an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus. Leider an Obesität und Hypothyroidie. Was haben Hypothyroide. Sie gesagt? Ich habe es nicht gehört bei der Mutter. Bei der Mutter leider an Obesität. Obesität. Adipositas. Adipositas. Adipositas. Und leider an Hypothyreose. Eine Levotron. Regelmäßig nimmt er. Und er hat einen Bruder, er ist gesund. Der Patient ist voll geimpft. Wegen der eingeschränkten Bewegung und der schmerzhafte Bewegung. Er braucht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Ja. zu erstellen. Zu erstellen, nee, der Satz ist falsch. Nochmal neu, bitte. Was hatte jene Kurum? Er brauche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bitte, Punkt. Er braucht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bitte, erklären Hm. okay. Oder ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Ausgestellt. Ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Und ich möchte sogenannte Patienten aufnehmen. Man kann ja dafür ein Wort kann man da einbauen. Sie haben gesagt, er hat starke Schmerzen, Bewegungseinschränkung. Man kann auch kurz sagen, der Patient ist deutlich immobil. Eine Immobilität liegt vor, immobil. Kurs. Wegen der Ein Kurs Immobilität, aufsuchen. wegen der Immobilität und starke Schmerzen habe ich den Patienten stationär aufgenommen. Zur was? Zur Schmerztherapie. Natürlich, ich Okay, bin genau. Ja, hat war noch was, dann kaputt was. Okay. So, Herr Kollege, an was denken Sie denn? Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Arbeitshypothese? Wie gehen Sie voran? Was haben Sie alles veranlasst? Nach dieser Angaben deuten auf einen anschwierigen Vorfall hin. An die Franzisen kommen eine Spondylolisthesis oder ein Fasering. Ein was? Ein? Ein Fasering, verletzt der Fasering Riss. So auch vielleicht kann man eine peripherische Arterieverschlusskrankheit denken. Denken, genau, okay. Gut. Ja, so, damit Sie Ihre Verdachtsdiagnosen erhärten oder ausschließen, was es sein kann, haben Sie Wir können bei der Untersuchung durch verschiedene Untersuchungsmethoden, zum Beispiel Lasertest oder was noch. ja, das ist einfach nur, erst würde ich würde generell sprechen. Man muss nicht detailliert Lasik-Test oder Körperliche Muskeleingriff und so weiter, Untersuchungen und sondern auch. nach ausführlicher körperlicher Untersuchung würde ich als erstes eine bildgebende Verfahren durchführen lassen. Was würden Sie machen zum Beispiel? Also, Röntgentomographie. ja, das können Sie anmelden als. In der Regel macht man in den Krankenhäusern, was schnell auch geht, um irgendwelche Sachen auszuschließen, macht man meistens erstmal eine Röntgenuntersuchung. Habe gesagt. Hab ich nicht gehört, Entschuldigung. Dann akustisch nicht gehört. Nein, erstmal bei der Untersuchung oder bei der Erstellung, Ja. habe ich gesagt, erstmal körperliche Untersuchung, Ja. dann drei Ebene, Lendenwirbelsäule Bereich, Röntgenthorax, Röntgenuntersuchung. Röntgenuntersuchung. Ja. Bu da kalıp olsun diye tekrar şey diyeyim. Yani zum Beispiel, ich habe veranlasst eine Röntgenuntersuchung der Lendenwirbelsäule oder der LBS in zwei, oder Entschuldigung, falsch habe ich habe es falsch formuliert. Ich habe eine Röntgenuntersuchung der LBS angeordnet oder in zwei Ebenen, Entschuldigung. Ich habe eine Röntgenuntersuchung der LBS in zwei Ebenen veranlasst, kann man sagen. Was ich sagen will, ist immer, dass man alles in zwei Ebenen klingt immer gut, ist meistens richtig. Handgelenk in zwei Ebenen. Ich würde immer Kalıp oluşturmaya çalışırdım. Man hep aynısı olsun. Yani, fark etmez. Diz de olsa. Ja, ich habe veranlasst, dass ein Kniegelenk in zwei Ebenen durchgeführt wird. Oder ich habe veranlasst, dass Röntgenuntersuchung LBS in zwei Ebenen durchgeführt wird. Und so weiter. Yani, Röntgen, LBS in zwei Ebenen. Yani, wie Kalıp kalsın diye. Aklınızda tekrarlıyorum. Ja. In der drei Ebenen dediniz, ich kenne keine dritte Ebene. Man kann zusätzliche Aufnahmen noch machen, LWS'de. Siz drei Ebene dediniz, değil mi? Yoksa akustik. Ya. Sadece travmalar da mı geçerli? Dahilini. Drei Ebene bilmiyorum. Sadece zusätzlich Röntgen LWS in Inklination und in Reklination. Listesi var mı yok mu diye yapılabilir. Veyahut da schräg Aufnahme, Foraminleri iyi görmek için vesaire. Bunlar ekstra söyleniyor. Standart olarak LBS in drei Ebenen bilmiyorum. Klasik standart değil. Vardır belki de ben bilmiyorum. Ben de kullanmıyorum yani. Röntgen LBS klasik hep LBS veyahut da Röntgen in zwei Ebenen derseniz genelde tutuyor. Yani %95 her şey iki bir Ebene de. Bunun detaylı ne girerseniz işte Hüfte in zwei Ebenen derken Hüfte AP und Lauenstein. Gerek mi? Hüfte Gelenk in zwei Ebenen dediğinizde zaten odur yani. Hüfte in zwei, yani o detay isimler bilmeniz gerekmiyor bence. Elbette in zwei Ebenen. Kardeşim, Ich habe rechnen Hüftgelenk, zwei Beine fern lassen. Entfernen hast. Okay, gut. Dann haben Sie vorhin gesagt, dass Sie Analgesie veranlasst haben, glaube ich. Haben Sie das gesagt? Oder? Also Schmerztherapie mit Analgetika. Analgetika, gegebenenfalls, wenn eine starke Schmerzen gefühlt haben, kann man eine parenterale Ja. Analgetikum verabreichen. Ja. Also, wenn man in Deutschland stationär aufnimmt, ist es Natürlich. so, dann Wollen kann man nicht per OS Tabletten geben und stationär aufnehmen. Sonst sagt die Versicherung, das kann er auch zu Hause einnehmen. Das heißt, sie mussten IV, intravenös Analgesie verordnen. auf die Station behandeln. Genau, stationäre Behandlung. Okay. Das sagten Sie ja, Sie haben den stationär aufgenommen. Nur bestimmte starke Schmerzen oder Unverträglichkeiten der Schmerzen. Nochmal bitte. Unverträglichkeiten der Schmerzen. Der starke Schmerzen. Sehr starke Schmerzen, genau. Der starke Schmerzen. Genau. Also sonst nimmt man in Deutschland nicht unbedingt wegen Rückenschmerzen Patienten auf. Nur wenn ein Patient immobil ist, sehr starke Schmerzen, unverträgliche Schmerzen hat, kann man aufnehmen, sobald der mobil wird auf Station, kann man den entlassen und der niedergelassene Kollege macht die Therapien und Diagnostik weiter. Okay, Sie haben gesagt, diagnostisch haben Sie bis jetzt einmal Labor abgenommen, soweit ich mich erinnere. Und Röntgenuntersuchung haben Sie veranlasst und ein MRT haben Sie zusätzlich angeordnet. Okay. Was würde Vielleicht was? als neurologische Untersuchung, als auch Elektromyographie. Kann man ja. Ein neurologisches Konsil Und haben Sie auch ausgestellt zum Neurologen, dass da vorbeikommt. Das machen Sie, also der Orthopäde oder der Ambulanzarzt, der macht keine Nervenuntersuchung. Man macht ein neurologisches Konsil, wenn man im Haus einen Neurologen hat, sozusagen. Eine Vorstellung beim Neurologen habe ich auch ausgestellt. Ein Konsil habe ich ausgestellt, zum Beispiel. Zumal kann man sagen, des Weiteren habe ich noch ein Konsil in die Neurologie zur neurologischen Untersuchung vorgestellt. Nächste, wenn er gerade steht im Schindel. Ja, eine Neurologe. Nörolojik Konsül talep ederken nasıl ifade ediyoruz onu? Ich habe ein neurologisches Konsil eingeleitet, Dinnebilir zum Beispiel. Einleiten. Einleiten. Ja. Ich habe ein Konsil eingeleitet oder Oder eingeleitet. ausgestellt, wurde eingeleitet oder wurde ausgestellt, Buda Doro. Ein neurologisches Konsil wurde ausgestellt oder eine Röntgenuntersuchung wurde eingeleitet, ausgestellt, kann man auch sagen, zum Beispiel. Danke Ihnen. Okay, gut. Şu anda ben de kafam bugün biraz karışık. Zaten böyle ben iyice durdu saatleri olduğu için belki de bilmiyorum. Evet. Diğer iki kursa da katıldıysanız ben o kafam şişerdi Evet. Sorduğum rutin sorular içerisinde Evet. eksik sormadığım ama sorabileceğim soru var mıydı? Neler Evet. irdelenebilir ya da sorulabilir?